Das Mondlicht fällt auf den Boden meines Zimmers und liegt dort wie ein großer, flacher Stein. Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine rechte Seite langsam zerfällt, wie ein Gesicht, dann bemächtigt sich meiner eine trübe, qualvolle Unruhe. Ich schlafe nicht und wache nicht. Und im Halbtraum vermischt sich in meiner Seele Gesehenes mit Gelesenem und Gehörtem. Irgendwo im Schutte meiner Erinnerung höre ich die Stimme, die meiner gleicht und doch so fremd ist, die mich quält, weil ich ihr Raunen nicht verstehe, obwohl mir so vieles und vertraut erscheint. Und die graublauen Kiesel, die immer wieder aus deiner Hand mit eingesprengtem, glitzerndem Staub, die ich betrachte und nachgrüble. Große schwarze Kiesel mit schwefelgelben Flecken. Und mich doch nicht mehr an ihre Bedeutung erinnern kann. Ich will sie von mir werfen, diese Steinmolche. Alle jene Steine, die je in meinem Leben eine Rolle gespielt haben, sie tauchen auf, rings um mich her. Sie wollen sich aus dem Sand ans Licht empor. Wie große, schieferfarbene Taschenkrebse. Und sie bemühen sich, deine Blicke auf sie zu lenken. Um dir Dinge von unendlicher Wichtigkeit zu sagen. Ich suche die Muschel, die ich eben an mein Ohr hielt und in der ich hörte. Angelina wollte Ihnen Blumen bringen, aber sie war nicht da, sie ging wieder. Sie ist fortgefahren. Ich schreite durch das ausgetrocknete Flussbett und das Mondlicht fällt auf den Boden meines Zimmers und ich kann die Muschel nicht mehr finden. Ich sehe den Torbogen und sehe auf der anderen Seite der engen, schmutzigen Hahnpassgasse einen Trödler in einem Gewölbe stehen, das vollgehängt ist mit Eisengerümpel, zerbrochenen Werkzeugen, verrosteten Steigbügeln und Schlittschuhen, schimmeligen Lederriemen und anderen abgestorbenen Dingen. Der Trödler Aaron Wassertrum. Was denkt er? Was hat er vor? Er verkauft nie etwas. Nun sieht er zu uns herüber. Sein hässliches Gesicht mit den Fischaugen, seine klaffende Oberlippe, von einer Hasenschachtel gespalten. Er tut so harmlos. Wie eine menschliche Spinne kommt er mir vor, die die feinste Berührung ihres Netzes spürt, so teilnahmslos sie sich auch stellt. Ich muss einmal von einer schiefergrauen Muschel gehört oder gelesen haben, von Flusskieseln geträumt haben. Doch ich kann mich nicht mehr entsinnen, was sie bedeuteten. Ich höre, wie sie sich schwerfällig aus dem Sand ans Licht emporarbeiten. Ich sehe den Torbogen und sehe auf der anderen Seite der engen, schmutzigen Hahnpassgasse den Trödler Aaron Wassertrum in seinem Gewölbe stehen, das vollgehängt ist mit Eisengerümpel. Ich werde mir bewusst, dass ich schon seit langer Zeit hier wohne. In diesen Häusern begraben, mit offenen Augen tot daliegen. Wenn der Regen über die Mudergrüfte herabläuft, in denen sich das Gewimmel der lebenden Höhlen und Gänge genagt hat. Pernath, Sie wohnen ganz oben unterm Dachstuhl und ich ganz unten im Kellerloch. Es regnet. Ich habe mich in einem Durchhaus untergestellt. Neben mir steht der Medizinstudent Karosek, seine flackernden Augen, seine schwindsüchtigen Schultern und seine schöne Stirn. Wie der Regen an den Häusern herunterläuft über ihre Gesichter. Ihr Fenster da oben! Es sieht aus, als seien die Scheiben aufgeweicht. Diese niederträchtigen Häuser. Ich habe sie belauscht in ihrem spukhaften Treiben und erfahren, dass sie die heimlichen, eigentlichen Herren der Gasse sind. Tagsüber leihen sie ihr Leben den Bewohnern, die hier hausen, um es in kommender Nacht mit Wucherzinsen zurückzufordern. Wer hat diese Häuser geboren? Diese bösartigen Wesen? Ich habe sie belauscht. Diese alten Tiere, die im Regen nebeneinander hocken. Was für ein feindliches Leben sie ausstrahlen, wenn der Nebel der Herbstabende in den Gassen liegt und ihr leises, kaum merkliches Mienenspiel verdeckt. Sagen Sie, Karosek, können wir nichts dagegen tun? Sind wir Ihnen ganz ausgeliefert, wenn wir in Ihnen wohnen? Zerschlagen sollte man sie. Zertreten wie giftige Kröten. Wenn ich diese Häuser ansehe, dann hasse ich Wassertrum mehr und mehr. Sein Gesicht, seine Bewegungen, sein Blut. Die Tore. Aufgerissene schwarze Mäuler, aus denen die Zungen herausgefault sind. Mäuler, die jeden Augenblick einen gellenden Schrei ausstoßen können. So gellend und hasserfüllt, dass er uns ins Innerste erschrecken muss. Fühlen Sie es nicht auch? Es ist so still. Seit Jahren. Es ballt sich etwas zusammen, was eine furchtbare Entladung haben muss. Manchmal geht ein schwaches Beben durch die alten Mauern. das sich nicht erklären lässt. Geräusche laufen über die Dächer. Ich trete in mein Zimmer. Wenn ich mich nicht täusche in der Empfindung, dass mir auf der Straße jemand nachgegangen ist, in der Absicht, mich zu besuchen, so tritt er nun in das Haus, kommt die Treppen hoch. Jetzt geht er an der Türe von Hillel vorüber, schlurfend, kommt auf den Flur des obersten Stockwerkes. Nun tastet er sich an den roten Ziegeln entlang. Er weiß, wo ich wohne. Ich stelle mich in die Mitte des Raumes und blicke zur Türe. Da öffnet er die Tür und tritt ein. Nach vorne übergebeugt, tappend, geht er auf mich zu, holt ein Buch aus der Tasche seines seltsamen altmodischen Anzuges. Der Umschlag des Buches ist aus Metall und die Vertiefungen in Form von Rosetten und Siegeln sind mit Farbe und kleinen Mosaiksteinen ausgefüllt. Er schlägt das Buch auf und hält es mir hin. Das Kapitel heißt Ibur, die Seelenschwängerung, entziffere ich. Auf der rechten Seite ein großes, in Gold und Rot ausgeführtes Initial I, das fast die Hälfte der gesamten Seite einnimmt. Es ist beschädigt. Ich soll es ausbessern. Ich nehme das Buch, besehe das Initial, lese die Seite, blättere um, lese auch diese Seite, weiter und weiter. Bunt gekleidete Sklaven, unsere Augen, unsere Schleier, wir schwinden wie schillernder Dunst. Als Laponda hat man mich in die Anstalt eingewiesen. 30 Jahre war ich dort. Wie waren die Namen? Ich weiß es nicht mehr. Vielleicht Miriam oder Angelina? Prunkende Pfauen, die Schritte gemessen langsam. Unser Gefieder, der Traum eines Kaisers. Ich kann mich nicht mehr an ihre Namen erinnern. Der Pernat muss es wissen. Königin, doch gealtert und verlegt, Birnenacht. Ich sehe an ihnen vorbei nach den Kommenden. Bernhard. Ich möchte mit Ihnen so gerne wieder einmal im Wagen spazieren fahren, an der Moldau entlang und dann rund um Prag herum. Wer ist Angelina? Irgendwo habe ich Ihre Stimme einmal gehört. Kennen Sie mich nicht mehr? Ihr Vater hat mich damals unterrichtet, als ich gelähmt war. Haben Sie es vergessen? Erinnern Sie sich nicht mehr an die hohen Ulmen? Nein, ich sehe keine Ulmen. Woche um Woche habe ich gewartet, Bernhard, dass sie endlich freigelassen werden. Wissen Sie, das ganze Nest ausrotten, dieses giftige Blut nicht weiter verbreiten. Alles dies hatte ich, seit ich lebe, in mir getragen. Es war verdeckt gewesen und vergessen. Alle diese bunten Mosaiksteine, über die ein Lichtschein streift und für die Zeit eines Flügelschlages aufleuchten, sie sind wieder in die Dunkelheit zurückgefallen. Und ich halte die Muschel an mein Ohr, in der ich nichts mehr höre, und werfe sie weg. Ich blicke auf. Der mir das Buch brachte, ist gegangen. Wie sah aus? Ich versuche zu überlegen. Nichts. Ich stelle mich hin in die Mitte des Raumes, blicke auf die Türe. Ich denke, jetzt tritt er ein. Vergebens. Da kommt mir ein seltsamer Gedanke. Ich gehe hinaus auf den Flur und die Treppen hinab, dann wieder langsam zurück in mein Zimmer. Mein Gang ist tappend und fremdartig. Ich habe das Gefühl, nach vorne überzufallen. Mein glattes, mongolisches Gesicht. Ich schaue aus schräg stehenden Augen. Meine Hand hält ein geöffnetes Buch. Ich halte es ihm hin, er nimmt es und blättert darin und liest. Die Geschichte von dem Buch, die Pernat eben erzählt hat. Schade, dass Sie so spät gekommen sind, Zwack. Sie hätten's hören sollen. Was für eine Geschichte. Von einem Menschen, der seltsam aussah. Ich weiß nicht, wie er heißt und wo er wohnt. Er hat eine so merkwürdige Kopfform. Ein glattes, gelbliches Gesicht? Ich glaube, ja. Kennen Sie ihn? Er erinnert mich an den Golem. Man hört in letzter Zeit wieder so viel über ihn reden. Wissen Sie etwas über ihn? Sie, Prokop? Man erinnert sich. Wer kann schon sagen, dass er etwas über ihn weiß? Weiß, weiß. Niemand weiß. Es heißt, er sei eine Sagenfigur. Doch dann geht er plötzlich am helllichten Tag durch die Gassen hier im Ghetto. Ein Rabbiner soll da einmal einen künstlichen Menschen geschaffen haben, eben den Golem. Aber sie ist doch kein richtiger Mensch daraus geworden. Ein dumpfes, halbbewusstes Lebewesen. Und einmal habe ihn die Tobsucht befallen, da ist er durch die Gassen gerast und hat alles zertrampelt, was sich ihm in den Weg gestellt hat. Da hat der Rabbiner den Golem erschlagen. Der Golem ist zusammengeschrumpft und nichts blieb von ihm übrig als eine scheußliche, verkrüppelte Lehmfigur, die er heute noch drüben in der Altneue Synagoge gezeigt wird. Erzählen Sie weiter. Weiter, weiter. Und seitdem ereignet sich hier ungefähr alle 30 Jahre etwas, was an sich gar nichts Aufregendes ist. Und doch breitet es ein Entsetzen aus. Ein fremdartiger Mensch in altmodischer, verschossener Kleidung kommt aus der Richtung Altschulgasse her, geht hier durch die Gassen und verschwindet dann wieder irgendwo. Alle, die ihn sehen, sind wie gelähmt. So entsetzt, dass sie fast starr sind. Er hat ein bartloses, glattes Gesicht mit schräg stehenden Augen, gelbliche Gesichtsfarbe. Er geht stolpernd, tappend, fast vorn, überfallend. Man hat das Gebäude in der Altschulgasse von oben bis unten durchsucht und man stellte fest, dass da ein Zimmer ohne Zugang ist, mit einem Gitterfenster. Ein Mann hatte sich an einem Strick vom Dach heruntergelassen, um hineinzusehen. Kaum aber sah er in das Zimmer hinein, da riss das Seil und er stürzte auf das Pflaster hinab. Und sah einen großen leeren Raum, der vor langer Zeit einmal bewohnt war. Der Boden mit Fußsohlen Staub bedeckt, in einer Ecke Gerümpel und verdorrte Lumpen, an den Wänden morsche Tücher, deren verblichene Bilder nicht mehr zu erkennen sind, tropfende Laute, halb gedacht, geahnt, halb wirklich, im Raum und doch anderswo, tief im eigenen Herzen und wieder mitten im Raum. Beim letzten Mal habe ich den Golem selbst gesehen. In jenem Augenblick aber, bevor ich ihn sah, ganz bestimmt, da schrie etwas in mir auf, der Golem. Und im selben Moment stolperte er aus dem Durchhaus hervor und ging an mir vorbei. Alle 30 Jahre der Golem. Da tauchen bestimmte Vorzeichen auf. Im abgeblätterten Bewurf einer alten Mauer seine Gestalt. In Eisblumen am Fenster sein Kopf und sein Gesicht. Beim Bleigießen zu Silvester. Vergesst den Punsch nicht. Ja, der Punsch macht ordentlich heiß. Der macht die Knie weich. Und steigt einem in den Kopf. Alle 30 Jahre der Golem. Das Schicksal in diesen Häusern irrt im Kreis umher und kehrt immer wieder zum selben Punkt zurück. Eine Katze, die ich einmal sah, mit verletzter Gehirnhälfte. Eine Katze mit verletzter Gehirnhälfte, mit verletzter Gehirnhälfte, eine Katze mit verletzter Gehirnhälfte taumelt im Kreise, sie taumelt im Kreise, sie taumelt im Kreise herum! Man drückt mich in meinen Lehnstuhl zurück. Ich rücke meinen Stuhl aus dem Lichtschein in den dunklen Hintergrund. Da sehe ich sie alle drei sitzen, im Schein der Lampe. Frieslander, Zwack, Prokop. Der Wein für den neuen Punsch dampft im Kessel und man füllt wieder die Gläser. Man fragt mich, ob ich denn nicht mit anstoßen wolle. Sie trinken und sie denken, ich sei eingeschlafen. Frieslander schnitzt an dem Marionettenkopf weiter. Sie reden mit gedämpfter Stimme und ich höre, dass sie über mich sprechen. Was so, als nistet hier in den Häusern, in den Hirnen der Menschen etwas, woran sie immer denken, eine Art Vergiftung. Es ist irgendetwas in diesem Ghetto, das nicht sterben kann. Immer nur an das eine gedacht. Was war vorher? So tappe ich hinter meinem schwindenden Bewusstsein her und immer wieder tauchen in diesen düsteren Häusern alte Bilder auf. Der gleiche Gedanke immer wieder gedacht. Woher ich komme? Er staut sich dichter und dichter und ich halte wieder den seltsamen Kiesel in der Hand, halte wieder eine der vielen Muscheln an mein Ohr. Doch es ist nicht meine Muschel und ich kann nichts hören. Gebiete wie das vom Golem sollte man vor Pernat nicht berühren. War lange in der Anstalt? Ich weiß nicht. Ich weiß auch nicht, woher er kommt. Seit einiger Zeit lebt er hier und schneidet Gämme. Ich spüre den Geruch des Nebels, der von der Straße in das Haus dringt. Die Sache mit dem Buch hat er sicher nur geträumt. Zwack sieht zu mir herüber. Es ist ein Glück für ihn, dass er alles vergessen hat, was früher war. Fragen Sie nie nach früheren Dingen. Man hat etwas ausgelöscht in mir. Ich habe keine Aussicht, die verloren gegangene Erinnerung wiederzuerlangen. Seine Krankheit wurde eingemauert mit viel Mühe, wie man eine Unglücksstätte einfriedet. Warum wurde dieser Raum in mir abgeschlossen? Hier im Ghetto dieses Zimmer, dessen Eingang niemand finden kann. Was ist dies für ein schattenhaftes Wesen, das darin wohnt und nur von Zeit zu Zeit durch die Gassen tappt? In alten Kisten sucht er nach alten Kleidern, zerrt sie hervor und lässt sie dann wieder fallen. Wie tief muss ich in meinem Hirn die Schächte hinabsteigen, mich an den Windungen entlangtasten. Es ist seltsam, wie bei ihm in letzter Zeit einzelne Bilder aus den vergangenen Jahren erwachen. Ich habe Angst vor dem Moment, wo alles offenbar wird und ich von Neuem in die Finsternis gestoßen werde. Immer noch schnitze ich an dem Marionettenkopf und das Holz knirscht unter der Klinge des Messers. Das Licht spiegelt sich auf der Klinge und brennt in Pernats Augen. Der Kopf in Friesland, das Hand windet sich hin und her, als Speer von Winkel zu Winkel. Dann ruhen seine Augen lange auf mir, zufrieden, dass sie mich endlich gefunden. Da erkenne ich das gelbe Gesicht des Fremden. Ich bin es selber geworden und liege in Frieslanders Schoß und seine Hand bewegt meinen Schädel. Ich spähe umher von Winkel zu Winkel. Frieslander beugt sich erschreckt über mein Gesicht. Dann hält er meinen Kopf vor die Gesichter der anderen. Das ist ja der Golem. Werfen Sie das Holz weg. Ich wollte etwas anderes. Werfen Sie das Holz weg. Ich wollte etwas anderes. Machen Sie das Fenster auf. Ich wollte etwas anderes schnitzen. Da fliegt er auf die Gasse hinunter. Ich höre das Holz unten auf das Pflaster fallen. Hallo, Pernat. Er ist unten ins Kanalgitter gefallen. Still. Hört ihr nichts? Was denn? Geh mal weiter. Da unten im Kanalschacht. Und wenn Sie sich darüber beugen, hören Sie doch. Geh mal weiter. Was stehen wir hier herum? Geh mal jetzt zum Loisitschek. Kommen Sie mit, Bernhard. Ja, zum Loisitschek. Geh mal. Salon Loisitschek. Ein ganz großes Konzert. Ah, Herr Wirt öffnet uns die Türe. Herr Wirt, der Riesenkerl mit dem kurzen, schwarzen Fetthaar, empfängt uns mit Bücklingen. Gäste, da schaut man hier. Heute ist der ganze verehrliche Hochadel des Landes bei mir versammelt. Da schaut's auf der Estrade hinten die vornehmen Jungen her. Ah, neue Gäste, da schaut man. Ein Beindel von Eisen recht alt, an Stranzen nicht gar so kalt. Messingen, Reichel und Ron und immer nur putzen. Auf der Estrade die Herren im Frack, weiße Manschetten und blitzende Ringe, die Dragoneruniform mit Rittmeisterschnieren. Im Hintergrund die Damen, eng geschniert die Damen mit den lachsfarbenen Straußenfedern an ihren Hüten. Kennen Sie schon die Geschichte von Wassertrums Sohn, vom Dr. Vassori, dem berühmten Augenarzt? Karusek, Sie fiebern, Sie sind schwindsüchtig. Es sind Fantasien. Nein, keine Fantasien. Es ist wahr, dass Vassori der Sohn von Wassertrum ist und dass Vassori vorgab, die Patienten vom grünen Star zu heilen. In Wirklichkeit aber blendete er sie. Auch Angelina. Sehen Sie doch nicht immer ins Kanal gehen. Geht da hinunter, Pernat. Der Kopf ist weg. Hören Sie, Pernat, der grüne Star ist eine bösartige Augenerkrankung im Augeninnern, die mit Erblindung endet. Und Vassori konstatierte besonders bei Frauen jedes Mal mutwillig grünen Star, wo nur harmlose Sehstörungen vorlagen. Kommen Sie zu uns herüber, Pernat. Erblindung beider Augen ist bereits in allernächster Zeit wohl unvermeidlich, pflegte Vassori zu sagen. Ist nur noch abwendbar, wenn ich aus der Regenbogenhaut des Auges ein keilförmiges Stückchen herauszwicke. Ich glaubte es, Pernat, und ließ es zu und wusste nicht, dass die unvermeidlichen Folgen Blendungserscheinungen waren. Blendungserscheinungen, die Spazierfahrt im Wagen, die hohen Ulmen. Kannst du noch unterscheiden, Angelina? Beim Loisitschek. Beim Loisitschek. Ich komme zu Ihnen, Herr Bernhard. Ich habe Sie überall gesucht in Prag. Wir kennen uns doch schon von früher. Von früher? Ihr Vater hat mich damals unterrichtet. Mein Vater? Und Sie sagten vor langer Zeit zu mir, wenn ich Ihnen einmal helfen kann, sagten Sie... Einmal gesehen? Mit Ihnen gesprochen? Kostbarer Brokatstoff über die nackten Schultern gelegt. Und Sie wissen auch, Bernhard, dass ich damals den Vassori umgebracht habe. Er hat Angelina geblendet und ich habe ihn umgebracht. Und keiner weiß und niemand weiß. Selbst Wassertrum nicht. Doch lässt ihn wohl manchmal eine furchtbare Ahnung nicht schlafen. Einer, den er nicht kennt und der noch immer in seiner Nähe ist und den er nicht fassen kann. beim Loisi-Check. Beim Loisi-Check. Polizei! Wird also doch hier getanzt, trotz Verbots. Ich sperre die Spelunke. Sie kommen mit, Wirt. Und was hier ist, auf Wache. Ruhe! Er kommt gelassen von der Estrade herab. Den Zigarrenstummel im Mundwinkel. Alle schauen auf ihn. Er geht langsam auf den Kommissär zu, bleibt vor ihm stehen, klemmt sich ein Goldstück ins Auge. Seine schwarzen Lackschuhe glänzen. Er spuckt seinen Zigarrenstummel aus. Das Gesicht des Kommissär wird aschfahl, starrt verlegen auf die Perle in der Hemdbrust des Aristokraten. Yeah, das sind mir Gäste. Da schaut man. Seine Durchlaucht, Exzellenz, Fürst Ferriatenstein. Die Damen und Herren, die Sie hier versammelt sehen, sind meine lieben Gäste. Wünschen Sie, Herr Kommissär, vielleicht vorgestellt zu werden? Nein, ich sehe, dass hier anständig zugeht. Also dann Musik! Die Sache mit dem Buch hat er sicher nur geträumt. Zwack sie zu mir herüber. Es ist ein Glück für ihn, dass er alles vergessen hat, was früher war. Fragen Sie ihn nie nach früheren Dingen. In alten Kisten sucht er nach alten Kleidern, zerrt sie hervor und lässt sie dann wieder fallen. Wieder was Schönes geschnitzt? Mirja. Zeigen Sie es mir. Nichts Neues, aber ich werde Ihnen etwas Schönes schnitzen. Was wünschen Sie sich? Ich habe doch schon eine schöne Gemme von Ihnen. Eine Briolette aus Nefrit oder eine Antwerpener Rose aus Aventurinstein oder gar eine Doppelrose aus indischem Karneol? Charusek ist der Sohn von Wassertrum und Wassori war Charuseks Bruder. Ja, Wassertrum ist mein Vater und ich weiß es nicht. Und ich weiß auch nicht, dass Wassori mein Bruder war. Ich habe es nie erfahren und Wassertrum erkennt mich nicht mehr. Charusek ist der Sohn von Wassertrum und Wassori war Charuseks Bruder. Sehen Sie, Pernat, das alles weiß ich nicht. Sie werden es nie erfahren und Wassertrum erkennt Sie nicht mehr. Sehen Sie die Zusammenhänge, wie alles aneinander gekettet ist und wie überall geheimnisvolle Fäden liegen, wie wir nicht voneinander loskommen können? Ich weiß nicht, was Wassertrum vorhat. Pernat, Sie müssen mir helfen. Es geht etwas vor, Pernat, ich fühle es. Es zieht sich etwas zusammen um Charusek, langsam, ganz langsam. Der Wassertrum will den Charusek umbringen. Ich hasse nicht ihn. Ich hasse sein Blut. Ich wittere es. Wenn auch nur ein Tropfen von Wassertrums Blut in eines Menschen Adern fließt. Und das kommt sehr oft vor hier im Ghetto. Ich fühle es, wenn ich Dinge berühre, die in Verbindung stehen mit ihm. Ich kenne jede seiner Bewegungen. Die Art, wie er Sachen anfasst, wie er hustet und isst. Es ist zur Manie geworden. Ich werfe harmlose Gegenstände von mir, nur weil mich der Gedanke quält, er könnte sie berührt haben. Andere Dinge wieder sind mir ins Herz gewachsen. Ich liebe sie, weil sie ihm Böses wünschen. Ich hasse sein Blut. Und mein Leib ist voll von seinem ekelhaften Blut. Wissen Sie, das ganze Nest ausrotten. Dieses giftige Blut nicht weiter verbreiten. Bernhard, ich habe Ihnen nun alles erzählt. Ich muss nun gehen. Charusek geht hinunter, geht die Treppen hinab, an den Türen vorbei. Vorbei an der Türe des Neftali Schafranek, der hier mit seiner Tochter, Schwiegersohn und seinen zwei Enkelkindern wohnt. Ich bleibe oben liegen, liege auf meinem Bett. Ich gerate in einen sonderbaren Zustand. Im Zimmer ist es dunkel und doch alles deutlich sichtbar. Alles ist durchsichtig und klar. Ich habe das Gefühl der Schwerelosigkeit. Nie vorher in meinem Leben war ich imstande, so scharf und präzis zu denken wie jetzt. Du hörst. Du verstehst. Erkenntnisse werden dir zuteil. Erkenntnisse seltsamster Art. Du bist wach. Greife nach dem Tisch, der vor dir steht. Ich greife nach dem Tisch, der vor mir steht. Du siehst all die Bilder, die sich in deinem Auge drehen. Ich sehe all die Bilder. Die Gemme, die fantastischen Ideen, die Ziffern, Formen und Farben und Erkenntnisse. Und mit dieser Macht versuchen nun, dich an das Vergangene zu erinnern. Ich bemühe mich, zuerst zu dem Punkt zu gelangen, bis zu dem meine Erinnerung reicht. Ich sehe mich in dem Torbogen stehen und sehe auf der anderen Seite der engen, schmutzigen Hahnpassgasse den Trödler Aaron Wassertrum. Wenn die Menschen aufstehen von ihren Lagerstätten, so glauben sie, sie hätten den Schlaf abgeschüttelt. Und sie wissen nicht, dass sie nun erst in einen viel tieferen Schlaf fallen. Es gibt nur ein wahres Wachsein. Und das ist das, dem du dich jetzt näherst. Die Menschen fahren dahin wie ein Strom und sind wie ein Schlaf. Wer war der Fremde, der mir das Buch brachte? Habe ich ihn im Wachen oder im Traum gesehen? Nimm an, der Mann, der zu dir kam, ist eine Idee, von der du vorher nichts wusstest. Ich halte den Punkt, bis zu dem meine Erinnerung reicht. Der Torbogen. Und ich beginne nun zu fragen, der Punkt davor. Ich komme nicht weiter. Was war davor? Ich versuche zu überlegen. Vergebens, ich beginne von Neuem. Was ist soeben geschehen? Was war davor? Keine Antwort. Du hattest eben noch die Kraft, alles zu sehen. Es war alles so durchsichtig und klar. Ich frage Angelina. Wer ist Angelina? Keine Antwort. So wie man zurückwandern kann in die Tage der Vergangenheit, so muss man auch wandern können in die andere, ferne Heimat, die jenseits allen Denkens liegt, wandern zum Ursprung, zu jener Stelle. Ich sage ihm Worte vor, die mir gerade einfallen. Truhe, Lampe, Tisch, Falltüre. Du sagst dir Worte vor, wieder und immer wieder. Bis sie sinnlose, schreckhafte Laute sind aus barbarischer Vorzeit und ich ihre Bedeutung nicht wiederfinden kann. Falltüre. Du ziehst an dem Griff der Falltüre, bis es gelingt, die schwere Platte zu heben. Zuerst nichts als Dunkelheit. Dann sehe ich schmale, steile Stufen, die in die Finsternis hinabführen. Ich steige hinunter, taste mich an den Mauern entlang, tief hinunter. Geruch nach Schwamm und Erde. Immer tiefer hinab. Dann ein flacher, ebener Weg. Und nun stehe ich in einem großen, leeren Raum. An den Wänden morsche Tücher mit verblichenen Bildern. Am Boden fußhoher Staub. Gerümpel liegt in einer Ecke. Du stöberst darin, ziehst verdorrte Lumpen hervor, Scherben, tote Dinge. Doch so merkwürdig bekannt. Ich zerre einen altmodischen, seltsamen Anzug hervor. Dickes, dunkles Tuch. Ich ziehe ihn an. Ich sehe durch das Gitterfenster. Auf die Dächer der gegenüberliegenden Häuser. Tief unten die Straße. Ich schaue auf das Mondlicht, das in Streifen auf dem Staubboden liegt, die Wände emporkriecht wie riesenhafte Uhrzeiger. Es wird fahl. Es wird hell. Und du gehst die Straße hinunter. Die Altschulgasse. In einem durchaus begegnet mir Zwack. Ich stolper an ihm vorbei. Er sieht mich entsetzt an. Ich gehe weiter die Gasse hinab. Bleiche, aufgeregte Gesichter starren mir nach. Erstaunt blicke ich an mir herunter und verstehe. Ich trage noch immer die seltsamen mittelalterlichen Kleider von nachts her über meinem Anzug und die Leute glauben, den Golem vor sich zu haben. Rasch laufe ich um die Ecke hinter ein Haustor und reiße mir die modrigen Fetzen vom Leibe. Gleich darauf ist die Menge mit geschwungenen Stöcken und geifernden Mäulern schreiend an mir vorüber. An der Türschwelle renne ich einen Mann beinahe über den Haufen. Wassertrum. Bernhard. Hübsch haben Sie es hier. Bernhard, was glauben Sie, lässt sich mit der Uhr dann noch was machen? Eine goldene Uhr mit stark verbeultem Deckel. Es scheint fast, als sei der Deckel absichtlich verbogen. Die Scharniere halb abgerissen. Ich nehme das Vergrößerungsglas, innen etwas eingraviert, mit frischen Schrammen zerkratzt. Ein Name. Ich lese Zottmann. Im Werk ist nichts. Da habe ich schon selber geschaut. Aber mit dem Geheise, da stinkt's. Das braucht man nur gerade zu klopfen. Das kann jeder Goldarbeiter. Aber ich möchte doch, dass es von Ihnen ist. Eine schöne Arbeit, eine solide Arbeit, gute Arbeit, künstlerisch. Gerade von Ihnen, Herr von Bernhard. Wenn Ihnen so viel dran liegt. Ich will sie doch selber tragen. Und wenn ich sie jemandem zeige, die Uhr, na, dann will ich sagen können, schauen Sie, so arbeitet der Herr von Bernhard. Wenn Sie in einer halben Stunde wiederkommen? Nein, das gibt's nicht. Das will ich nicht. 3 Tage, 4 Tage, die nächste Woche ist Zeit genug. Das ganze Leben möchte ich mir Vorwürfe machen, dass ich Ihnen gedrängt habe. Also kommen Sie nächste Woche wieder. Schön, sehr schön. Was will die Duxel von Ihnen? Duxel? Stellen Sie sich nicht so blöd. Soll ich Ihnen vielleicht Deutsch lernen? Was? Die Hand werden Sie aufhemmissen bei Gericht, wenn es um die Wurst geht. Verstehen Sie mich? Das sage ich Ihnen. Was der Karusek und das Frauenzimmer Sie, da... Sie rauskommen? Und der Dr. Vassori. Na, wo siehst du? Wo siehst Ich meine doch nur, will ich denn was von der Duxel? Sie hat sich eingelassen mit dem jungen Lauser da. Na gut, na schön. Was hab ich damit zu tun? Ich bin der Weltmann und Sie sind der Weltmann. Aber die Sache mit dem Vassori und dem Karusek da... Ich hab sie herauslassen wollen. Gut. Gut, wenn nicht, nicht. Barmherzige Barbiere machen faule Wunden. Geben Sie mir meine Uhr zurück. Hier. Ihr drei, ihr steckt alle unter einer Decke. Und jetzt mache ich mit Ihnen allen dreien, mache ich jetzt Presskolle. Warten Sie ab. Und besonders mit dem Karusek. Ich habe den Freudentag erlebt, als ich ihn beobachtete, wie er die Nachricht bekam, dass Vassori tot ist. Wie er die Nachricht stumpfsinnig hinnahm, unbeweglich an seinen verrosteten Herdplatten stehen blieb und seine blutrote Hasenscharte nur ein klein wenig über die Zähne zog und wie er so eigenartig vor sich hinschaute. Da fühlte ich den Weihrauchduft von den Schwingen des Erzengels. Kennen Sie das Bild von der schwarzen Madonna in der Teinkirche? Dort warf ich mich nieder vor Dankbarkeit. Herr von Bernard, nur ein Augenblick. Einen ganz kurzen, kleinen Augenblick. Ich habe mir's überlegt. Wissen Sie, es kommt nichts dabei heraus. Na gut, na schön. Vorüber ist vorüber. Na gut. Und damit Sie sehen, dass ich's mein ehrlich, müssen Sie nehmen die Kleinigkeit da von mir. Die Uhr. Als Geschenk. Die Uhr? Sie werden doch nicht glauben, dass ich sie annehme. Da, nehmen Sie sie, ein Geschenk von mir. Tun Sie mir den Gefallen, wir wollen uns doch vertragen. Na bitte, nehmen Sie. Herr Bernhard? Mirjam. Ah, das kleine Fräulein Mirjam, das schau an. Das kleine Fräulein Mirjam. Entschuldigen Sie, ich wusste nicht... Nein, bleiben Sie hier. Nur freilich. Das Fräulein möchte wohl spazieren fahren mit dem Herrn von Bernhard, was? Ja, fahren Sie spazieren in der Droschke zur eingestürzten Brücke, was? Wissen Sie denn nicht, dass heute Nacht die alte Steinbrücke eingestürzt ist? Schauen Sie sich die Trimmer an, fahren Sie, Herr von Bernhard. Na schön, schön, ich geh. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. Was wollt er denn? Er hat mir diese Uhr geschenkt. Merkwürdig, nicht wahr? Warum merkwürdig? Aber ich nehme sie nicht an. Ich gebe sie ihm zurück. Haben Sie wieder was Schönes geschnitzt? Zeigen Sie es mir. Nichts Neues. Aber ich werde Ihnen etwas Schönes schnitzen. Aber ich habe doch schon eine schöne Gemme von Ihnen. Wir fahren entlang der Moldau. Vorbei am Wischerath-Felsen, vorbei an den vielen Brücken. Angelina hatte sich zurückgelehnt. Ich sehe sie an und sehe ihre Lippen. Und Mirjam erzählt, dass die Gemme wunderbar zu ihrem dunklen Samtkleid passt. Sie waren lange weg, Angelina. Ja, ich war in Warschau. Ich habe da in einem französischen Modesalon gearbeitet. Leute lernt man da kennen, Bernhard. Leute, Sie werden es nicht glauben, was man da so alles erlebt. Aber was sehen Sie mich denn so an? Habe ich was Schlimmes gesagt? Es war Wassertrums Idee, zur alten Steinbrücke zu fahren. Ich bin froh, dass es so kam. Parkwege, dann gestampfte, elastische Erde, dann Laubrascheln unter den Hufen des Pferdes, hohe, blätterlose Bäume voll von Krähennestern. Abgestorbenes Wiesengrün mit weißen Inseln schmelzenden Schnees. Auf dem Sandweg springen Sommerschatten der Birkenblätter hin und her. Wir fahren darüber hinweg, fahren unter den Schlafbäumen der Vögel vorbei. Durch die dämmernde Poplarallee hindurch, dann wieder am Bosketts mit Stroh umwickelten Zierstauden entlang. In das gleichmäßige Traben des Pferdes kannst du eine Melodie flechten. Wie wäre es, wenn nun Wassertrum gar nichts vorhat mit Karusek? Was sollte er auch vorhaben? Was der Herr im Chor sagt, stimmt nicht, das ist nichts, es schien nur so. Und wir meinen gleich immer, dass etwas nicht in Ordnung ist. Wir sollten nicht so viel überlegen. Was meinen Sie, Bernhard? Nicht wahr? Ich bin leichtsinnig. Ich liebe es, Geld auszugeben für herrliche Kleider. Sie ablegen und daraus hervortreten. Nicht wahr? Ich bin leichtsinnig. Aber es ist doch schön. Ich möchte, dass Sie glücklich sind. Glauben Sie, ich bin unglücklich? Warum leben Sie dann hier in dieser traurigen Gasse? Sie sind noch jung, Miriam, und... Aber Sie leben doch selber hier. Warum gehen Sie nicht fort? Was bindet Sie an dieses Haus? Was bindet mich an dieses Haus? Warum lebe ich hier? Oh, wir dürfen nicht zu spät nach Hause kommen. Sie wissen, mein Hillel-Vater. Aber ich würde doch noch ganz gern umherfahren. Am Fluss entlang, durch die dämmerige Pappelallee hindurch. Und dann sage ich, Miriam, was denken Sie, wenn Angelina manchmal zu mir kommt? Eine alberne Frage. Sie ist eine schöne Frau. Sie ist groß, elegant. Warum fragen Sie? Ich habe Sie zu dieser Fahrt eingeladen, Pernat. Es fiel mir gerade nichts anderes ein. Danach werde ich Sie zum Abendessen einladen. Bei Demenschin. Ein sehr feines Lokal. Wir können anschließend Weißwein trinken, ein wenig miteinander plaudern. Ich werde dann sehen, wie Bernhard durch den Nebel geht, an den Häuserreihen entlang, über einen Platz in eine Gasse. Seine Schuhe treten in lehmige Erde. Stunden später gehe ich wie ein Trunkener durch den Abendnebel hinab der Stadt zu. Planlos wähle ich die Straßen und gehe lange, ohne es zu wissen, im Kreise herum. Dann versperrt eine Mauer den Weg. Ich muss wieder zurück. Was lachen Sie? Nun, wir werden sehen. Ihr Glasauge täuscht sich. Glauben Sie? Sie haben den falschen Verdacht. Lass es Sie nicht mehr aus dem Auge. Was wollen Sie? Ich suche auf dem Boden. Ich glaube, ich habe etwas verloren. Ich setze mich zwei Tische weiter. Und ich setze mich neben Sie. Wollen Sie mich anbetteln? Verschwinden Sie jetzt! Wohin soll ich gehen? Gehen Sie nach Hause. Und Sie gehen hinter mir her. Gehen Sie ein wenig auf der Straße auf und ab. Und Sie gehen hinter mir her. Ich schaue Ihnen nach, wie Sie aufstehen, das Lokal verlassen, sich an der Tür noch einmal nach mir umdrehen. Ich schaue Ihnen nach. Dann laufe ich schneller, schnell um die Häuserecke. Halt! Bleiben Sie. Sie sind der Bernhard. Ich gehe langsam weiter und schaue zurück. Er geht hinter mir her. Wollten Sie nicht nach links abbiegen? Ich will schnell nach rechts abbiegen. Nächstes Mal nach links geht's. Was soll das heißen? Sie sind der Bernhard. Sie wollten sagen, Herr Bernhard. Also dann keine Faxen jetzt, Sie sind verhaftet, kommen Sie mit. Wer sind Sie? Polizei, geheim. So sagen Sie doch, was ist denn los? Das werden Sie erfahren auf dem Departement. Alois Oetschin, Polizeirat. Sie heißen Athanasius Bernhard und sind Gemmenschneider, stimmt das? Ja. Was soll ich hier? Also, Herr Bernhard, erzählen Sie uns einmal, was treiben Sie so den ganzen Tag? Ich glaube, dass Sie das nichts angeht. Seit wann hat die Angelina ein Verhältnis mit dem Karussek? Erzählen Sie uns doch einmal davon. Was soll das? Athanasius, Ihr Vater war mein bester Freund. Aber Sie müssen alles gestehen, hören Sie? Alles. Was soll ich gestehen? Mörder! Wahrscheinlich eine Verwechslung, ich heiße... Athanasius Bernhard, wir wissen, ist keine Verwechslung. Nicht wahr, das war Notwehr. Was war Notwehr? Das mit dem Zottmann, Sie gestehen also den Mord. Wir haben Beweise, die Uhr vom Zottmann. Der Deckel verbeult, ein Scharnier, halb abgerissen. Sehen Sie, wir wissen Bescheid. Auf dem Deckel eingraviert Zottmann. Der Zottmann hat doch noch gelebt, als Sie ihn beraubten, oder nicht? Das ist alles ein Irrtum, ein entsetzlicher Irrtum. Hören Sie, ich kann es Ihnen erklären. Sie weigern sich also, die von mir gewünschten Angaben über Ihre dunkle, mehr als dunkle Vergangenheit zu machen. Die Uhr hat mir Wassertrum geschenkt. Sie gestehen also den Mord ein. Ich wollte ihm die Uhr zurückgeben. Sie wollten sie ihm zurückgeben? Er empfahl mir, eine Spazierfahrt zu machen und lockte mich so aus der Wohnung und ließ dann die Polizei meine Wohnung durchsuchen. Und wir haben die Uhr gefunden. Haben Sie Zeugen? Wissen Sie, was das heißt, ein Verhör? Im Verhör müssen alle Fragen beantwortet werden. War der Punsch heiß genug? Auch diese Frage muss beantwortet werden. Und Sie wissen nicht, dass Wassertrum Ihr Vater ist? Nein, ich weiß nicht, dass Wassertrum mein Vater ist. Und Sie wissen auch nicht, dass der Wassori der Bruder des Karussek war? Nein, ich weiß auch nicht, dass Wassori mein Bruder war. Waren auch wir damals beim Was machten Sie da mitten im Raum? Nicht wahr, Sie machten gemeinsame Sache mit dem Karussek. Früher in Prag. Ich hatte Sie besucht. Sie hatten mich besucht? Sie sagen, dass Sie sich nicht mehr an Ihre Vergangenheit erinnern können. Stimmt das? Setzen wir uns hierher oder setzen wir uns hierher? Wohin? Alle diese Fragen müssen beantwortet werden. Wer hat mich hierher geführt? Antworten Sie. Was will ich denn von der Duchse? Warum Warum gehen auch Sie nicht vor? Sagen Sie, Bernhard, glauben Sie an den Golem? Was für eine Geschichte. Kennen Sie ihn? Er hat das gelbliches Gesicht. Wer kann schon sagen, dass er ihn kennt? Na, kommst du rüber. Sieh Sie zu mir, Herr Bernhard. Kommst du rüber. Sagen Sie, waren es bei mir Blendungserscheinungen? Woher kennen Sie eigentlich diese Angelina? Wissen Sie überhaupt, was ein Verhör ist? Wissen Sie das? Sie weigern sich also, die von mir gewünschten Angaben über Ihre dunkle, mehr als dunkle Vergangenheit zu machen? Haben Sie Zeugen? Ja, Karsek. Das heißt, nein, er war nicht dabei, als er mir die Uhr gab, aber Angelina, nein. Aber Miriam, ja, sie war da. Miriam kann es bezeugen. Hat sie gesehen, wie Wassertrum Ihnen die Uhr schenkte? Ja, sie... Nein, sie ist später gekommen. Also kurz keine Zeugen. Nein. Geständig? Aber ich sagte doch eben... Geständig? Nein! Hören Sie, Bernhard, ich bin Arzt. Hier in dieser Anstalt. Bleiben Sie ruhig, regen Sie sich nicht auf. Es ist ein etwas schwieriger Fall mit Ihnen. Ein Mann, der nicht weiß, wie er in diese Welt gekommen ist, der nicht weiß, wo sein Ursprung liegt. Denken Sie weit zurück, aber Sie müssen vor allem ruhig bleiben. Wir wollen Sie heilen. Und zur Beobachtung bleiben Sie bei uns. Sie müssen das verstehen. Und Sie werden sich langsam, Punkt für Punkt, an alles erinnern. Es ist seltsam. Mein Widerstand legt sich. Ich werde in den Garten geführt. Ein herrlicher Sommertag. Die Wärme legt sich auf meinen Körper. Auf dem Sandweg springen die Schatten der Birkenblätter hin und her. Wir fahren darüber hinweg. Die weißen Türen, die kugeligen Milchglaslampen, die hellen Gänge, die Teppiche, die jedes Geräusch dämpfen. Ich habe dies alles schon einmal gesehen. Irgendwo. Würden Sie gestatten, mein Herr, dass ich mich Ihnen vorstelle? Mein Name ist Laponda, Amadeus Laponda. Ein schmächtiger, noch ziemlich junger Mann in guter Kleidung verbeugt sich korrekt vor mir. Er ist glatt rasiert und hat glänzende, mandelförmige Augen, pagodenhaftes Lächeln. Ich brauche Sie hier nicht lange zu belästigen. Ich werde jetzt entlassen. Seine faltenlose Haut ist fast durchsichtig. Ich muss an den Golem denken. Sind Sie schon lange hier? Ja, sehr lange, zur Beobachtung. Zur Beobachtung? Ich wünsche, dass Sie nicht alles das erleben müssen, was ich erlebte. Ja. Ja. Übrigens, Angelina habe ich lange nicht mehr gesehen. Früher waren wir viel zusammen. Nicht nur Bernhard, als Kinder. Und dann meine Beinlähmung. Und sein Vater gab mir dann Unterricht, weil ich nicht mehr laufen konnte. Es ist wieder alles geheilt? Du kannst wieder laufen? Ja. Ihr Vater hat Angelina Unterricht? Ja. Sie haben Gemmenschneider gelernt? Ja, in Prag hatte ich eine kleine Werkstatt. Und Sie kennen auch Miriam? Sie lebte mit ihrem Vater zusammen. An Hillel erinnere ich mich noch gut. Sie wohnten in der Hahnpassgasse. Gegenüber dem Trödelladen von Wassertrum. Laponda, sehen Sie mein Gesicht. Haben Sie mich schon irgendwo einmal gesehen? Nein! Sehen Sie mich genau an. Sie sind mir vollkommen fremd. Hillel, Sie? Miriam ist krank. Werden wir uns wiedersehen? Wir verreisen. So wartet doch auf mich. Wir gehen fort. Morgen ziehen wir fort. Wohin zieht ihr? In welches Land? Ich reise euch nach. Wir ziehen nach Prag. Vater sagt, wir ziehen nur nach Prag. Aber ihr seid doch in Prag. Ich werde verreisen. Ich werde verreisen. Ja, wo wollt ihr alle hin? Angelina wollte Ihnen Blumen bringen, aber sie war nicht da. Sie ging wieder. Sie ist fortgefahren. Alle fahren sie nun fort. Ich fahre auch fort. Morgen. Miriam. Was ist? Ich bin froh, deine Stimme zu hören. Miriam. Miriam. Miriam. In ihr Zimmer ist ein fremdartiger Mensch eingezogen. Er hat gelbliche Gesichtsfarbe und schräg stehende Augen. Er sitzt in ihrem Zimmer und wartet auf etwas. Er wartet auf das Buch. Das alte Buch, das er mir zum Ausbessern brachte. Er will es nun abholen. Hören Sie, Laponda. Woche um Woche habe ich gewartet, dass Sie endlich freigelassen werden. Ich habe Wassertrum beobachtet. Ihn überall belauert. Ich ließ ihn nicht mehr aus den Augen. Er wird bald erfahren, dass man mit giftigen, unsichtbaren Nadeln durch Mauern stechen kann. Charusek hat nun Wassertrum erschlagen. Er wollte dieses Blut ausrotten, das Blut von Wassory, von Wassertrum und sein eigenes. Ich sehe Charusek, seine flackernden Augen, seine schwindsüchtigen Schultern und seine hohe, schöne Stirn. Es war auch sein eigenes Blut. Die Leute sagen, sie haben sich gegenseitig erschlagen. Laponda wird freigelassen. Er geht hinaus. Ich sehe ihm nach. Ich sehe ihm nach. Der lange Flur vor mir. Man öffnet mehrere Türen. Ich werde hinausgeführt. Zur Hahnpassgasse kann ich Sie nicht fahren. Da ist alles eingerissen. Die Häuser, alles. Das ganze Ghetto. Die Häuser? Ja, schon seit Jahren. Seit Jahren? Ja, das ist schon so lange her. Jetzt bauen sie wieder alles neu auf. Gibt es denn die Hahnpassgasse nicht mehr? Die Altschulgasse? Da wohnen noch nicht viele Leute, aber so langsam ziehen sie wieder ein. Einer nach dem anderen. Wir fahren dorthin. Alles so fremd, unbegreiflich neu. Die Häuser halb eingerissen, halb neu aufgebaut. Ruinen ringsum. Die Vorderseite der Häuser ist eingerissen. Wie riesige Bienenwaben hängen die bloßgelegten Wohnräume nebeneinander in der Luft. Ich kann meine Wohnung nicht mehr finden. Halden von Schutt und Mauerbrocken. Ich kann meine Wohnung nicht mehr finden. Ich klettere umher im Schutt der alten Häuser. Diese niederträchtigen Häuser. Zerschlagen sollte man sie, zertreten wie giftige Käfer. Ich klettere umher im Schutt der alten Häuser. Tappe umher und fühle wieder die seltsame Form meines Kopfes, die gelbliche Farbe meines Mongolengesichtes. Ich schaue wieder aus schräg stehenden Augen. Ich tappe hilflos umher in den Trümmern. Traumbilder, die verwehen. Alles verschwunden, was ich besaß. Alles zerschmolzen. Neben mir läuft ein aufgerissener unterirdischer Gang, die ehemalige Gasse entlang. Aufgerissene Kanäle und Schächte wie verkrustete Wunden. Ich frage nach Loisitschek. Man führt mich hin. Alles so sauber und neu. Im Hintergrund die Estrade. Ganz neu. Es sind nur wenige Gäste hier. Ich frage den Wirt nach Zwack. Kenn ich nicht. Aber er ist doch fast jeden Abend hier. Und Frieslander. Tut mir leid. Und Miriam. Und Hillel. Und Prokop. Kenn ich nicht. Und das Lokal hier? Der Loisitschek. Ist neu? Alles neu. Da schaut man was. Und Sie waren früher noch nie hier? Ich meine, früher einmal. Ist alles neu. Zum ersten Mal. Wie lange ist es her, dass die alte Steinbrücke eingestürzt ist? Die ist nicht eingestürzt. Aber vielleicht stürzt sie mal ein. Ich miete eine kleine Wohnung in einem Neubau in der Hahnpassgasse, um dort als Gemmenschneider tätig zu sein. In meinem Zimmer, das Mondlicht fällt auf den Boden und liegt dort wie ein großer, flacher Stein. Wenn der Vollmond in seiner Gestalt zu schrumpfen beginnt und seine rechte Seite langsam zerfällt, wie ein Gesicht, dann bemächtigt sich meiner wieder eine trübe, qualvolle Unruhe. Ich schlafe nicht und wache nicht. Und im Halbtraum vermischt sich in meiner Seele Gesehenes mit Gelesenem und Gehörtem. Und dann höre ich wieder die Stimme. Irgendwo im Schutte meiner Erinnerung. Der Golem. Hörspiel von Paul Kohl nach dem gleichnamigen Roman von Gustav Meyrink. Es sprachen Kurt Meisel, Wilhelm Pilgram, Walter Schmiedinger, Steffi Helmer, Luise Martini, Hans Ernst Jäger, Werner Kreindl und andere. Musik Enno Dugend. Regie Raul Wolfgang Schnell. Produktion Westdeutscher Rundfunk 1964.